Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Langeweile-Podcast. Ich habe das Intro nicht gehört. Ich bin jetzt nicht im Mood, das ist das Ding. Ja, also es war so, wie das immer das Intro war. Ja, aber das Intro ist ja nur dazu da, um in die richtige Mood zu kommen. Es ist ja nicht irgendwie, dass wir das selber irgendwie eingespielt haben und irgendwie angeben wollen, sondern es ist einfach nur dazu da, damit man in die richtige Stimmung kommt, um einen Podcast aufzunehmen, und ich habe es nicht gehört. Ja, das tut mir leid. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, heute ist der 13. März 2018. Jetzt kann man sogar wirklich sagen, frohes Neues, weil die ganzen anderen immer noch nicht veröffentlichten Ausgaben, die waren alle noch aus 2017, wo wir da so eine zwei-Tages-verrückte Session hatten. Ich habe gar keinen Bock auf Referenzen an unsere alten Podcasts. Warum? Ich weiß nicht. Irgendwie, es fühlt sich schon an wie so ein abgeschlossenes Kapitel und jetzt geht's fast nochmal von vorne los irgendwie. So fühlt sich zumindest an. Ja, und wie lief's so bisher so mit dem Podcast? Ach, ich weiß es nicht. Hat das jemand gehört? Ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich bei iTunes mal geguckt, welche Folge denn am meisten geklickt wird. Und da ist ja immer Wir sind bei iTunes, ja. Wusstest du es nicht? Nee. Wir sind bei iTunes, doch. Krass. Alle Folgen sind bei iTunes. Ach stimmt, du hast auch eben gerade gefragt, ne? Und ich habe gar nicht geantwortet. Nee, wir sind bei iTunes. Ach, guck. Und eine Folge wurde richtig krass geklickt, zumindest sieht das so aus, bei diesen Balken, wo immer die Beliebtheit angezeigt wird. Aber das ist, glaube ich, nur, weil ich da einmal drauf geklickt habe. Ja. Ja. Mayo und Nutella. Bitte, erzähl mir mehr. Mayo und Nutella. Ich habe nämlich gerade in meine Notizen geguckt, weil ich mir jeden Scheiß immer aufschreibe. Und Mayo und Nutella. Meine Freundin, wir waren am Frühstücken. Ganz normal, es war ein schönes klassisches Frühstück, es gab Brötchen, so Käse, Wurst, vegetarische Wurst natürlich, ne? Ich beteilige mich da ja nicht an den tierischen Genozid, der momentan durch dieses Land schreitet. Mayo und Ketchup. Und meine Freundin macht sich ein Nutella-Brot und schmiert da Mayonnaise darauf. Was? So, und jetzt, ja genau, das ist die entsprechende Reaktion. Meine Reaktion war so: Ich habe mit voller Wucht auf den fucking Tisch gehauen und habe sie angeschrien. Ich habe gesagt, was soll das? Kam nicht irgendwie sowas wie Polizei oder SEK oder sowas? Es kam Polizei, die musste dann zurückgedrängt werden, weil ich weiß nicht, ist das verboten in Deutschland? Das ist eine Grauzone. Es ist zumindest moralisch geächtet. Ja, ja. Also die Gesetzesgeber sind sich da auch noch uneinig, wie sie das dann verbieten können. Aber Alter, ohne Witz, Mayo und Nutella. Ist eklig, ne? Was soll der Scheiß? Stopp, zur Verteidigung. Wart ihr vorher irgendwie trinken oder sowas? Und das war dann quasi so ein Katerfrühstück, abartiges? Auch selbst wenn es ein Katerfrühstück wäre, würde man das nicht gelten lassen. Und wie war das? Erst das Nutella und dann die Mayo oder andersrum? Es war erst die Nutella und dann obendrauf die Mayo. Und so richtig nicht mal verteilt, sondern nur so ich glaube auch verteilt, aber ganz ehrlich, hätte sie erst Mayo gemacht und dann Nutella. Ich weiß nicht, ob mich das weniger abgetört hätte. Ich hätte jetzt bei dem Mayo hätte ich gesagt, vielleicht irgendwie, das ist morgens und man weiß nicht so recht, so was man so macht, weil man noch nicht so richtig einen Kaffee getrunken hat oder sowas. Und dann nimmt man anstatt Butter oder sowas einfach Mayo, verteilt das, so sandwichmäßig und dann, ja komm, ist egal, jetzt tue ich einfach Nutella drauf. Aber wenn man Nutella nee, dann das ist extra noch Mayo drauf. Das ist aber auch irgendwie so eine lapidable Einstellung, so, oh, jetzt bin ich zu faul, irgendwie das separat zu essen, deswegen mache ich jetzt einfach ein Sandwich raus. Das geht auch nicht. Wenn es aus Versehen passiert wäre, so, ah, okay, ich dachte, das wäre Butter, ich schmier ein Butter-Nutella-Sandwich. Ja, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ja, ne? Das geht. Viele sagen, das ist scheiße, ich sag, das ist geil. Ich muss zugeben, ich habe früher Butter-Nutella immer nur bei meiner Oma gegessen, immer nur. Ist aber gut, oder? Ja, aber ja, es ist super. Es ist einfach, aber ich habe es nie zu Hause, immer nur, wenn ich bei meinem Ohr war. Dann, ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall Butter dazu, weil sonst schmeckt das nicht. Ja, weil einfach Nutella ist ja schon, ist es eigentlich Butter. Palmöl ist in Nutella drin, ganz, ganz viel. Ja. So, aber es fehlt einfach noch, es muss noch buttriger sein. Und da fehlt noch diese extra Butter. Also vielleicht ein Tipp an die Nutella-Hersteller, einfach ein bisschen mehr Butter reinmachen in die Nutella. Mayo denn auf Nutella, Alter. Ist krass. Also wenn es aus Versehen passiert wäre, keine Ahnung. Ich habe einmal habe ich mir eine Tiefkühlpizza gemacht und wollte die noch so ein bisschen verfeinern, noch so ein bisschen Curry drauf und sowas. Ja, das ist in Ordnung. Habe ich gemacht. Oder was? Ja, genau. Ja. Aber da habe ich mich vertan und habe anstatt Curry aus Versehen Zimt genommen. Und habe mir eine Zimtpizza gemacht. Und das war so, okay, das war aus Versehen. Es war scheiße so, aber. Das war so eine richtige Weihnachtspizza dann, ja. Es war eine Weihnachtspizza. Ich glaube, so habe ich es auch auf Instagram irgendwie betitelt. Ist schon lange her, keine Ahnung. Aber das war ein Versehen. Influencer, ey. Es war ein Versehen, so. Aber das ist auf jeden Fall auf der gleichen Stufe mit Nutella-Mayonnaise-Brot. Boah, das ist, naja. Und was ist jetzt mit Ketchup? Hat er auch Ketchup dann im nächsten Schritt drauf gemacht, oder? Weil du meinst Mayo und Ketchup. Mayo und Ketchup? Du hast angefangen mit Mayo und Ketchup. Mayo und Nutella, habe ich gesagt. Nein, du hast Mayo und Ketchup nicht gesagt. Ich habe nicht einmal Ketchup heute gesagt. Ich habe den ganzen Tag noch nicht einmal Ketchup gesagt. Alles klar, okay. Naja, na, auf jeden Fall Schluss gemacht und Was hatte sie denn zu ihrer Verteidigung zu sagen? Das weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt, kennst du das, wenn man so unter Wut ist, dass man so einen Tunnelblick bekommt? Hast du einfach dann die AR-15 rausgeholt und dann ein bisschen umgeschossen? Also ich sag mal, SEK kam jetzt nicht unbedingt wegen dem Nutella-Brot, sondern vielleicht, weil auch einfach Massaker passieren. Ich bin immer noch, also ich stelle mir immer noch gerade vor, wie hier mein Mayo. Ich weiß auch nicht. Nutella. Wie soll das schmecken? Was geht bei dir? Bei mir, boah. Also, wir hatten ja jetzt, als Student muss man natürlich sagen, man hat ja viel Freizeit. Ach, man hat ja so viel, ey, das ist ja so geil. Deswegen habe ich angefangen zu studieren, weil ich weiß, es gibt Ferien. Ja, auch während des Studiums hast du eigentlich nicht so viel zu tun. Das ist echt unverschämt. Wir haben 16 Wochen frei, glaube ich. Also, wir haben 10 Wochen im Sommer. 16 Wochen, das sind 3 Monate. Ja, 3 Monate haben wir. Wir haben ein komplettes Quartal, haben wir einfach. Was ist ein Quartal? Quarter? Viertel? Ein Viertel eines Jahres? Ein Viertel eines Jahres. 12 durch 4. 12 durch 4 ist? 3. Alles klar, 3 Monate. Also. Ja, genau. Okay, gut. Habe ich das auch mal gelernt. Alle reden davon, irgendwie Quartal, so der neue Scheiß. Ich denke, okay, habe ich den halt verpasst irgendwie? Weil ich dann mal wieder irgendwie die ganze Zeit World of Warcraft suchten, als das irgendwie durch den Deutschlands ging. Elite, meine Lieben. Ah, ich bin übrigens fucking krank, nur damit ihr es wisst. Ja, auf jeden Fall studieren wir und du hast halt auf jeden Fall richtig viel Freizeit und dieses Mal waren es, glaube ich, anstatt 6, weil die Klausuren halt so ein bisschen nach hinten dann irgendwie gelaufen sind. Naja, schlussendlich habe ich von meinen 5 freien Wochen 3 einfach im Bett verbracht, weil mein Zahnarzt sich dachte, hey, Thorsten, du hast noch Weisheitszähne drin, die haben wir gar nicht gesehen. War ich im November oder sowas, war ich bei so einem ganz normalen Kontrollcheck und dann meinte er, komm, wir machen mal ein Röntgenbild so. Und dann, oh, du hast ja noch 2 Weisheitszähne, ja, das ist nicht schlimm, dann machen wir die einfach dann bei dir in den Semesterferien raus. Ich so, ja klar, chillig, hast halt eine Woche ein bisschen Probleme, ne. So, gehe ich dahin und die waren dann halt jeweils oben links und oben rechts. Die anderen habe ich schon, also die ersten 2, die habe ich rausbekommen, boah, da war ich 16 oder 17 oder sowas, also schon ein bisschen länger her, für mich, vor 5, 6 Jahren. Ja. Noch länger, oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, wie alt bist du? Ich bin 25. Alter. Ja. Alter. Mhm. Du widerst mich an. Ich weiß, noch mehr als Mayo. Nee. Okay, na auf jeden Fall, dann gehe ich zum Zahnarzt und der gibt mir dann diese richtig geile örtliche Betäubungsspritze. Also ich habe ja überhaupt nichts gegen Spritzen, ich habe überhaupt kein Problem damit. Hast du früher regelmäßig gemacht, ne? Ja, und Blut abnehmen und sowas, das ist alles immer gut. Jungs, Mädels, Blut spenden, ganz wichtig. Machst du? Ja. Echt? Ja, das ist wichtig. So kannst du halt auch, als Mann kannst du es sogar, glaube ich, 5-mal im Jahr machen. Aber kriegst du dafür Geld? Ich krieg 20 Euro und ein Mittagessen. Aber sagst du jetzt, Leute, Blutspenden ist wichtig wegen der 20 Euro und dem Mittagessen? Oder machst du es aus Überzeugung? Du willst Leuten helfen. Ist wichtig. Also ich habe jetzt leider keine seltene oder zum Glück keine seltene Blutgruppe, aber für jeden. Warum zum Glück? Ach so, weil wenn du was hättest, ist er. Okay, genau, klar. Richtig. Also ich würde auch jedem. Naja, aber das ist für jeden was dabei dann bei dir. Ja, genau, richtig. Nee, also meine ist ganz gut. Ich glaube, ich habe B negativ, B positiv. Ich habe die zweitmeiste in Deutschland. Jetzt ist das peinlich, wo ich jetzt hingehen wollte, weil jetzt wollte ich nämlich dann sagen, jeder kennt eigentlich sein Sternzeichen, aber keiner kennt seine Blutgruppe. Und jetzt kenne ich meine nicht mal. Ich kenne meine auch nicht. Ja. Ich kenne aber auch nicht mein Sternzeichen, ehrlich gesagt, ganz genau. Ich glaube, Wassermann? Wann hast du denn nochmal? 25. Januar. Ja, ich glaube, es ist Wassermann. Dann bist du auf jeden Fall ein Wassermann. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Ja. Sternzeichen sind der größte Bullshit. Aber du hast die Zähne rausbekommen, oder was? Ich habe die Weisheitszähne rausbekommen. Ich habe den... Kannst du jetzt wieder normal sprechen? Weiß ich nicht. Ich glaube, im Moment... Du hattest ja vorher die ganze Zeit so einen Sprachfehler auch. Genau, richtig. Wissen. Nee, es geht ja darum... Hast die ganze Zeit gesabbert. Also wenn die Weisheitszähne rausgekommen, dann würden sich die anderen Zähne alle verschieben. Also bei mir zumindest, ist ja bei jedem anders. Aber einige, die können ja ihr ganzes Leben mit allen 4 Weisheitszähnen zum Beispiel noch rumlaufen, weil das bei denen nicht schlimm ist. Aber bei mir würden sich halt die Zähne dann halt verschieben, so innerhalb der nächsten 10 Jahre. Und Dann wurden sie auf jeden Fall rausgenommen. Dann kam diese extrem eklige Betäubungsspritze ins Zahnfleisch, was ich überhaupt nicht abkann. Das ist so richtig so. Das tut weh, ne? Das möchte ich nicht mal, also meinem ärgsten Feind wünsche ich das nicht mal. Ich glaube, ich hatte das auch mal. Ich glaube, es war sehr, sehr schmerzhaft. Es ist einfach nur scheiße. Es fühlt sich so an, als würde die Spritze durchgehen. Ja. Also als würde sie auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ja, und wenn dann die Injektion noch dann on top noch reingeht, dann ist es halt so. Alter, mach mir keine Angst, weil ich habe noch Weisheitszähne. Ich hatte so eine Operation noch überhaupt gar nicht. Ja, und dann hat er mir auf jeden Fall nur die rechte Seite betäubt. Und dann kommt er 10 Minuten, 15 Minuten später wieder, wo es dann halt gewirkt hatte, wo ich dann nichts mehr gespürt habe auf der rechten Seite. Ich so, ja, du machst mir jetzt aber nicht die linke Seite raus, weil da habe ich keine Spritze reinbekommen. Und er so, nee, auf dem Röntgenbild, da sieht das echt scheiße aus. Wahrscheinlich müssen wir die Sachen beide einzeln rausholen. Dann habe ich dann in der ersten Woche habe ich dann den rechten Zahn rausbekommen. Und da hat er schon so 25 Minuten dran rumgewackelt, wo das normalerweise so eine 10-Minuten-Sache ist, mit Aufschneiden, Rausholen und hast du nicht gesehen. Der meinte schon, boah, das ist ja echt scheiße gewesen. Zum Glück haben wir den linken heute nicht gemacht, weil das war echt kompliziert. Dann waren es dann 8 Tage oder 9 Tage später, wo dann noch Fäden gezogen wurden und hast du nicht gesehen. Dann kam die linke Seite dran, der ganze Spaß nochmal, wieder die fucking Spritze reinbekommen. Und dann sag ich, 45 Minuten saß ich da auf dem Scheißstuhl und dann, als er dann endlich fertig war, meinte dann, das wäre der schlimmste Weisheitszahn gewesen, den er jemals gezogen hatte. Und ich so, geil, fett. Und danach war ich 10 Tage, ich hatte 5 Tage lang, hatte ich so eine Hamsterbacke. Und die anderen 5 Tage konnte ich auch nicht noch richtig was machen. Ich saß einfach nur stumpf dann 3 Wochen letztendlich dann rum. Ich auch. Hab die Wand angeguckt. Ich auch. Ja, aber du konntest wenigstens was essen. Ich musste mir Milchbrötchen holen, die mit der Hand zerkleinern und die in die Backe stecken, dann kauen und runterschlucken. Okay. Ja. Ja, das ist, okay, ja, das ist scheiße, klar, das ist scheiße, aber viel mehr hättest du ja sonst auch nicht gemacht, oder? Ganz ehrlich, in den Ferien, was hättest du gemacht? Ich spiele sehr gerne Fußball. So gern, wie du Gitarre spielst? Nein, seit meinem 4. oder 5. Lebensjahr spiele ich im Verein, nicht professionell, aber spiele ich Fußball, mache ich sehr gerne. Und ich freue mich auch immer eigentlich, wenn Semesterferien sind, weil dann kann ich wieder mit in meinem Verein, in meinem Dorf dann halt kicken mit den ganzen Leuten, mit denen ich halt auch aufgewachsen bin. Und das ist halt immer mega fett und da wurde mir das dann halt 3 Wochen lang verweigert. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist kacke. Klar. Ich verstehe es nicht so. Doch, ich verstehe es. Das Ding ist, ich hatte sowas noch nicht. Nee, aber ich kann es verstehen. Die ganze Zeit drin sitzen ist auch, es macht auch depressiv. Ja, ich komme da super mit klar. Also, solange ich Internetverbindung habe, bin ich also ich nicht. Geil. YouTube, Twitch, Netflix, einfach alles durchsuchten, aber es ist halt kacke, wenn du darauf reduziert bist. Also wenn normalerweise hast du dann ja, du hast dann die Möglichkeit noch, ja okay, jetzt habe ich kein Bock auf Netflix, jetzt gehe ich und mache irgendwie Sport oder treffe mich mit Leuten oder hast du nicht gesehen. Oder okay, gehe essen, aber da geht's halt nicht. Du musst dann halt zu Hause bleiben und sitzt vor deinen Milchbrötchen. Das Ding ist, ich persönlich sitze die ganze Zeit zu Hause und esse nur Milchbrötchen. Also zumindest in den Ferien war es wirklich, das war im Prinzip mein Alltag. Keine Milchbrötchen unbedingt, aber Pizza. Aber sonst war ich nur zu Hause die ganze Zeit eigentlich. Ja. Ja. Also, das hört sich spannend an. Also 5 Wochen lang nichts getan. Ich habe wirklich nicht viel gemacht, ne. Wirklich, also, nee. Darf man öffentlich fragen, wie die Klausuren liefen? Ja, darfst du. Weiß ich nicht. keine Ahnung. Ja, doch, warte mal. Also, ich habe eine 1 geschrieben in Soziologie. Ba-bam. Richtig gut. Nicht geschummelt. Nicht geschummelt. Das ist sehr gut. Und dann der Rest so Mittelmaß, so 2. Ich bin immer ein bisschen besser als der Durchschnitt. Das ist auch mein Ziel, einfach ein bisschen besser sein als der Durchschnitt. Das ist nicht schlecht. Das gibt einen so einen Ego-Push, weil du weißt, okay, ich bin besser als alle anderen. Nicht besser als alle anderen, aber besser als der Durchschnittsandere. Und das will ich sein. Ich weiß, es ist krank und es ist ein bisschen sick und so. Reach for the stars, ein bisschen besser als der Durchschnitt. Was ist dein Ziel? Ja, ich will ein bisschen besser als der Durchschnitt. Erlebe nicht deinen Traum, sondern erlebe deinen Traum. Mach ich, ja. Ja. Wie lief's bei dir? Lief gut? Das darfst du nicht öffentlich fragen, wie es bei mir lief. Scheiße, oder was? Ich habe von 6 Klausuren, habe ich 3 nicht so gut und 3 sehr gut geschrieben. Also was heißt nicht so gut? Heißt nicht so gut durchgefallen nicht oder so gut heißt nicht so gut mitten in der Klausur ausgerastet und den Dozenten angeschrien, was für ein Hurensohn er ist und dass er nicht lehren kann? Nee, das leider nicht. Das hätte ich eigentlich machen sollen, weil das muss ist man nämlich, auch manchmal. Es ist nämlich nur die Schuld des Professors und nicht von einem selber. Es ist immer die Schuld des Professors. Wenn man als Student eines von anderen Studenten lernt, dann das ist immer die Schuld der Hochschule oder der Professoren ist. Ja, oder der Badehose. Der Badehose? Kennst du nicht? Also wenn jemand anderes, also der Bauer sagt, wenn er nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Echt? Ja. Kenn ich nicht. Ja, und du kommst aus Bremen oder was? Ja. Ja, hä? Tut mir leid. Nee, in Bremen gibt's auch Badehosen, aber dieses Sprichwort gibt's da nicht, nee. Also ich hatte 6 Prüfungsleistungen. Davon waren 3 schriftliche Klausuren, eine Hausarbeit, ein Projekt. Nee, 4 schriftliche Klausuren und eine Hausarbeit, ein Projekt. 3 von den 4 waren nicht so gut, die darf ich noch mal schreiben. Ach du Scheiße. Ja. Ich habe mir ein Zusatzsemester verdient. Und die anderen... Ich schaff das nicht, ich kann jetzt... Ja, nicht, okay, klar, 3 Stück ist schon hart. Ich kann jetzt nicht dieses Jahr 8 Klausuren schreiben. Holy fuck, ja, das ist ganz schön scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Naja, aber dann, um positiv zu enden, die Englischklausur, die habe ich im Schnitt, im Durchschnitt ganz genau 2,7, wie auch der Schnitt war, gemacht. Die Hausarbeit 2,3 und das Projekt, das Filmprojekt 1,0. Babam. Was hast du gemacht? Was hast du gefilmt? Das war nicht ganz geil. Also die Aufgabe bestand darin, dass wir eigentlich an sich nur einen Magazinbeitrag machen sollen, der über 3 Minuten geht und der innerhalb der Postleitzahl 38 ist. Also mega weit gefasst, das Thema. Studienkollegen von mir, die haben zum Beispiel über den Weihnachtsmarkt in Braunschweig was gemacht oder ganz viele über irgendwelche... Soft News. Ist aber richtig Soft News. Okay. Und ich habe mir gedacht, so nee, Soft News ist nicht so mein Ding. Und dann bin ich über E-Mail-Kontakte, habe ich einfach Leute angeschrieben, unter anderem dann halt auch Jörg. Und Jörg? Der, echt? Ja, und Jörg, der ist Blindenkommentator bei Eintracht Braunschweig. Also der ist jedes Heimspiel von Eintracht Braunschweig im Stadion und kommentiert speziell für Blinde, die im Stadion auch sitzen, das Spiel. Und ich dachte gerade irgendwie mit Zeichensprache, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wäre schwierig. Ja. warte mal, hä? Also es gibt Menschen, erstmal gibt es vielleicht für dich auch sehr unverständlich, es gibt Menschen, die gucken sich Fußball im Stadion an. So, das ist schon schwierig. Ich finde es schon schwierig generell, so, und dann, Fußball angucken. Ja, genau, das meine ich. Da wird's mir schon so auf, aber okay. Und dann gibt's halt natürlich... Warte mal, aber wenn du blind bist, dann gehst du doch nicht ins Stadion. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, okay, vielleicht willst du die Atmosphäre und sowas spüren, ne? Genau. Du hörst ja auch viel als blinder Mensch. Richtig, also okay. Ich habe mich halt auch extrem gewundert, dass es sowas ist, überhaupt Menschen, die blind sind, überhaupt ins Stadion gehen, weil lohnt sich das überhaupt? Das war halt auch so mein erster Gedanke. Aber da habe ich mich aber ein bisschen halt mehr damit beschäftigt und ich habe dann auch Blinde getroffen, also im Stadion auch und auch interviewt, Entschuldigung. Und die sind halt dann Feuer und Flamme, die kriegen das Spiel genauso gut mit wie du und ich, halt durch oder mit der Hilfe von Jörg. Wie muss ich mir das vorstellen? Steht Jörg neben den blinden Leuten oder haben die Kopfhörer drin, die Blinde? Also Jörg, der sitzt oben auf der Pressetribüne, ja. Ganz, sag ich mal, offiziell auch und hat auch wie wir hier Ausstattung mit Mikrofon und Kopfhörern und das wird dann im Stadion übertragen an die Blinden, die dann quasi von ihm vorm Anstoß, die sitzen alle immer in der gleichen Reihe, beziehungsweise im gleichen Block. Und die kriegen dann alle von ihm Kopfhörer, die dann quasi mit ihm direkt verbunden sind. Die setzen sie sich dann auf und dann kriegen sie das Spiel kommentiert. Aber der Blindenkommentator, der macht doch nichts anderes als ein Radiomoderator. Es ist schon ein Unterschied, weil Radiomoderator oder auch im Fernsehen, die beschreiben die Sachen nicht so genau wie die Blindenkommentatoren. Das machen die, denn das ist dann Verortung. Und zwar in dem Sinne, dass halt dann haargenau beschrieben wird, wo liegt der Ball jetzt in diesem Moment und wer hat ihn gerade und ich wer weiß spielt nicht, ihn gerade wieder zurück. Im Radio, da wird ja nicht, werden da ganze Fußballspiele übertragen? Nö, ne? Auch. Echt auch? Ja, ja. Ich dachte, es wird immer nur so Schnipsel eingeworfen, so wie es jetzt dasteht und wie es jetzt dasteht. Oder werden da auch ganze Fußballspiele... Ich muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr, also ich komme halt ja aus Nordrhein-Westfalen und da haben wir den WDR. Und ja. Der macht dann meistens oder hat dann immer, so wie wo ich dann noch aktiv Radio gehört habe, was ich jetzt nicht mehr tue, hatten die immer eine Samstagnachmittagsshow, wo dann halt die Bundesligaspiele waren, die hieß dann Liga Live. Ja. Und da wurde dann immer so 10 bis 12 Minuten immer im Wechsel in den ganzen Stadien kommentiert und dann gab es ein Lied, was zwischendurch lief, ja. Und dann ging es wieder quasi ja, so vorne kenn ich los. Das auch, okay. Aber auch immer, wenn dann quasi, ein Lied läuft, und dann, alles gut? Ja, ich habe nur gerade fast meine Kopfhörer wegge... weggerissen. Ja, ist nicht so schlimm. Und dann wird dann halt trotzdem auch, während die Lieder laufen, dann immer trotzdem halt die, wenn jetzt ein Tor passiert ist, dann wird es halt da mal noch reingeworfen. Aber trotzdem gibt's da halt noch einen Live-Kommentar dabei. Klar, okay. Aber dann wird ja immer quasi nur, wenn jetzt irgendwie was Wichtiges ist oder so, dann wird das kommentiert von dem Radiomoderator. Okay, dann ist es nochmal was anderes als so ein Blindenkommentar. Ja, es gibt natürlich auch Fanradios. Wenn du jetzt zum Beispiel Eintracht Braunschweig-Fan bist und bist, also sag ich mal, hast das Glück sehen zu können, dann kannst du ja auch im Internet dir einen Livestream holen und das dann quasi über Radio dann hören. Aber es ist trotzdem noch ein Unterschied, weil die halt das haargenau und im Detail dann noch ein bisschen besser beschreiben als... Wie macht er das? Hast du ein Beispiel, wie der das sagt? Erstmal hat er auch gesagt, die sind durchgehend, also er macht das normalerweise auch mit einem Partner, der war aber dann, wo ich das dann drehen durfte, nicht dabei. Und bei denen ist das dann halt so, dass die durchgehend reden. Also sobald Jörg dann halt aufhört, irgendwas zu sagen, dann sind die Zuhörer quasi wieder blind, weil dann wissen sie nicht, was passiert. Also wenn du quasi dann alleine Dienst hast, dann bist du zweimal 45 Minuten durchgehend am Durchrababern. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und es ist halt extrem schwierig halt, weil die Spiele ja auch, du kannst normalerweise nicht immer 1:1 genau live kommentieren, was jetzt gerade passiert. Und das ist dann schwierig, manchmal hinterherzukommen, wenn jetzt, sag ich mal, sehr hektische Situationen im 16-Meter-Raum sind, direkt vorm gegnerischen Tor, da noch alles mit einfließen zu lassen, was du dann beschreiben musst. Ist das so geil, als blinder Mensch sich sowas anzuhören? Also als wenn ich jetzt, okay, vielleicht wenn du blind geworden bist, dann kann ich es verstehen, dass du noch so denkst, ah, okay, früher habe ich gern Fußball geguckt und so, und es ist noch diese Fußballflamme, so brennt noch in dem Menschen. Ja. Und dann will man das natürlich auch, wenn man dann blind geworden ist, noch irgendwie mitbekommen. Aber wenn du wirklich schon dein Leben lang blind bist, was hast du denn dann für eine Affinität zum Fußball? Da würde ich mir lieber irgendwie ein gutes Hörspiel anhören. Nee, da würde ich mir lieber eine 3-Fragezeichen-Kassette einschieben und dann irgendwie ein bisschen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrew dabei zuhören, wie sie Fälle lösen, aber nicht irgendwie du hast es aber, hin und her fliegen. Aber nur weil du blind bist, heißt es doch nicht, dass du nicht Fußball mögen darfst. Naja, was ist denn am Fußball geil? Was für einen Sport findest du denn geil? Überhaupt gar nicht? Counter-Strike. Ja, siehst du, guck mal, wenn dann E-Sports guckst du dir ja doch mit Sicherheit auch irgendwie an in dem Sinne. Und fieberst damit, wenn es halt richtige Turniere und sowas sind. Ja, aber weil ich was sehen kann. Wenn ich jetzt blind wäre, es fällt mir, ich sag hier nicht, ich will es dir nicht absprechen, den Menschen, ne? Du verstehst so vielleicht, dass es fällt mir schwer nachzuvollziehen, wie man so eine Affinität zum Fußball oder zu irgendeinem Sport aufbauen kannst, wenn du schon dein Leben lang blind bist und das noch nie gesehen hast, weil ich würde fast behaupten, es ist sehr visuell. Es wird sehr visuell übertragen, das Ganze. Du kannst ein Fußballspiel, kannst du einen Sound ausmachen, du verstehst trotzdem alles. Und andersrum ist halt schwierig. Es ist schon, also im Stadion, also es ist schon was anderes. Also ich kann nicht so ein bisschen weit verstehen, dass das sehr schwierig ist generell, wenn du nicht so die Beziehung zum Fußball oder zum Sport hast und generell so Stadion nicht so verstehst. Ich war einmal im Stadion, Werder. Ja, du verstehst, ja, Werder. Als, wow, alles wow. Klar. Alter. Hey, jetzt lass mal Werder in Ruhe. War das noch die gute Zeit mit Ailton und Johan Miku? Ja, klar. Werder hat gespielt gegen die Bremer Polizei. Da war ich im Stadion. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich wollte sehen, wie die Polizisten auf die Fresse bekommen. Sehr gut. Ja. Das war das einzige Mal, dass ich im Stadion war. Ja. Nee, also dann tut es mir wirklich leid für dich, dass du das nicht so, dass die Verbindung dazu hast. Aber generell, also ich kann das total verstehen. Halt die Atmosphäre im Stadion ist halt einfach eine ganz andere, als wenn du dann zu Hause sitzt und dann TKKG dir anhörst oder die 3 Fragezeichen oder sonst was. Klar, wenn du das schon mal mitbekommen hast, wie denn Fußball ist, aber wenn du dein ganzes Leben lang blind bist, dann verstehst du doch gar nicht, was Fußball ist. Vielleicht verstehen wir nicht, was Fußball ist, und die verstehen es noch besser als wir. Also ich verstehe es auf jeden Fall. Ja, das merke ich schon. Bei dir ist, also WM ist auch so das Einzige, wo du dann die Deutschlandfahne raushängst. Nee. Nicht mal. Nein, ich hasse WM. Boah. WM ist so das Langweiligste überhaupt. Ich war letztes Mal, irgendwie jetzt Deutschland hat, glaube ich, gewonnen. Das ist übrigens unsere letzte Ausgabe von diesem Podcast. Ich suche mir ab sofort einen neuen Podcaster. Schon die letzte, oder? Ja, das ist jetzt echt die letzte. Oh, okay. Aber wenn du blind bist, dann verstehst du doch, ich will jetzt nicht gegen blinde Menschen bashen, so. Aber wie verstehst du denn Fußball, wenn du blind bist? Oder wie kannst du denn für Fußball brennen, wenn du blind bist? Wenn du das nicht siehst? Weißt du, was das Problem ist? Du siehst nicht, dass die Leute begeistert davon sind. Das ist das, was Aber warum sind die denn begeistert davon? Du bist blind, nicht die. weil du es nicht siehst. Wow. Das ist deep, Alter. Ich kann's es ist deep, aber vielleicht stimmt. Also ich will es dir nicht absprechen. Ja. Ich kann mir auch gut denken, dass es gibt. Gerade bei Leuten, die blind geworden sind, die dann eh schon diese Affinität in sich drin haben. Bei Menschen, die jetzt schon wirklich seit Ewigkeiten blind sind, fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen. So, wenn du über 50 Jahre blind bist, dann darfst du nicht mehr ins Stadion. Also, die jetzt seit der Geburt blind sind, die quasi geboren worden sind und dann auf einmal sind die Augen ausgefallen. Da würde ich sagen, verpisst euch vom... Ich kann es dir, wenn wir hier mit dem ganzen Quatsch hier gleich fertig sind und die Leute schon wieder eingeschlafen sind, dann ich kann es dir mal zeigen. Also dann vielleicht verstehst du es dann. Also das Video. Mit dem blinden... ja, genau. Ja, Achso, das Ganze, was du gemacht genau, hast. Genau, richtig, ja. Das Ganze, ja. Das Einzige, was ich letztes Jahr quasi gemacht habe. Ich verstehe es ja, ich meine nur, es ist auch unverständlich. Okay. Es ist eingeschränkt. Naja. So, jetzt habe ich habe auch noch eine Story. Ich habe ja noch eine Referenz zu dem letzten Podcast. Da habe ich ja erzählt, dass ich gerne Stand-up machen würde. Ich habe Stand-up gemacht. Im Barshop, im besten, also müssen wir nochmal unterscheiden, im besten Stand-up-Club Europas. Der Welt. Des Universums. Da habe ich Stand-up gemacht im Frachtraum bei I Love Stand-up in Hamburg. Ist ein Bar. Ist das in der Hafenstadt oder? In der Hafenstadt? In der Nähe vom Hafen. War Wasser in der Nähe? Nee. Okay. Nee, ich kenne mich in Hamburg nicht so aus. Ich finde Hamburg unfassbar schön. Wirklich tolle Stadt. Würde ich gerne später auch mal leben. Aber ich kenne mich leider noch nicht so aus in Hamburg. Aber der Frachtraum. Frachtraum, genau. Kleine Bar. Passen vielleicht, weiß nicht, 50 Leute rein oder so. Tatsächlich, du hast in der Mitte keine Bühne, sondern, wie heißen die Dinger? Wo du Trampolin. Sachen drin. Genau, Trampolin, danke. Standen auf dem Trampolin und hinter mir sind quasi auch noch Stühle und Sitzbänke und sowas. Das heißt, es war quasi einmal um mich herum überall Menschen, aber halt nicht so viele. Also eher gemütlich, kleiner Raum. So, erster Stand-up-Auftritt. Meine Eltern waren auch da, beziehungsweise mein Vater und ein paar Freunde. Und es lief ziemlich gut. Es lief tatsächlich sehr gut. Ist ja auch immer das erste Mal gewesen, ne? Es war das erste Mal und es lief trotzdem recht gut. Also, ich bin auf die Bühne gegangen, die Leute haben gelacht, runtergegangen, haben ein Bier geholt und es war ein geiler Abend. Guck. Und der eine Typ meint noch irgendwie so, das ist der beste erste Stand-Up-Auftritt ist, den er jemals gesehen hat. Hey. Meint einer von den anderen Comics. Keine Ahnung, ob es stimmt oder ob er mir einfach nur Mut machen wollte, damit ich nicht aufhöre. aber es hat mich sehr gefreut und es war wunderbar, ja. Und der zweite? Ja, jetzt kommt der Plot-Twist. Und Scheiß, wenn ich nur daran mich gerade zurückerinnere, kriege ich wirklich Gänsehaut. Und mein Herz wird schneller und mein Kopf wird rot. Weil es war das Unangenehmste, was ich in meinem ganzen Leben jemals. Und du stehst jeden Morgen auf und siehst, dass du ein Ginger bist. Ja, exakt. Ey, vielleicht musst du auch mal Stand-up machen. Ja. Nee, das Einzige, was ich ganz selber machen könnte, ist, wenn Leute aufstehen und ich die beleidigen darf. Das ist das Einzige. Ja, ey, Beleidigung ist ein großer Teil von Stand-Up, auf jeden Fall. Du Arschloch. Ja, kann man gut machen. Auf jeden Fall, ich habe mich ganz gut drauf vorbereitet. Hast du denn bei dem zweiten Auftritt was anderes? Also ich hab komplett andere Sachen gemacht. Oh, dann solltest du das, glaube ich, weitermachen. Was? Das zweite, das ist, glaube ich, so gut angekommen. Nächstes Mal mache ich wieder das erste Set und ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall, ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet. Einen Monat habe ich mich darauf vorbereitet und Sachen geschrieben und das die ganze Zeit geübt vom Spiegel und vor Schränken und vor meiner Ex-Freundin. Und ja, also es war richtig, richtig, richtig scheiße. Ich bin auf die Bühne gekommen und habe dann erstmal gesagt so Moin und alle waren noch gut gelaunt und so. Und dann habe ich den ersten Part erzählt, wo es ich habe keine Lust genau zu erzählen, worum es geht und so. Also auf jeden Fall auch viel um Rassismus und sowas. Es war aber auch einfach nicht lustig. Und wusstest du denn von vornherein, dass es nicht lustig war? Oder hast du überhaupt? Nee, ich dachte, es wäre hilarious. Ich dachte, es wäre richtig lustig. Was hat denn deine Freundin gesagt? Meine Freundin hat auch gelacht. Deswegen, meine Freundin lacht sonst nie und sie mag auch Stand-up nicht so. Aber da hatte sie gelacht. Und deswegen dachte ich, okay, das muss richtig gut sein. Aber wahrscheinlich, sie hat sie mich ausgelacht, ja. Vielleicht hat sie auch einfach nur gelacht, so im Kopf, weil sie wusste, boah, der wird sich gleich richtig blamieren. Der legt sich richtig auf die Fresse, ja. Ist sie auch mitgekommen? Nee, sie ist zum Glück nicht mitgekommen, aber eine andere Freundin von mir war noch da. Das heißt, es war trotzdem sehr, sehr unangenehm, auch zwischenmenschlich. Und naja, es hat auf jeden Fall keiner gelacht. Im Stand-up spricht man dann vom Bomben. Und es war so unangenehm. Vor allem, du merkst ja, du erzählst einen Joke, so den ersten Bit, und dann lacht schon keiner. Und dann weißt du schon, okay, so, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß, wie es weitergeht, aber ich weiß nicht, wie es bei euch weitergeht. Weil ihr lacht nicht, aber ich habe noch 7 Minuten. Hast du das auch gesagt? Nö, habe ich nicht gesagt. Einfach durchgezogen? Ich hab nicht durchgezogen. Nee, ich habe 2 Minuten, also ich hatte 7 Minuten vorbereitet, habe 2 Minuten vor meinem Set gemacht, 6 Minuten dann sehr viel übersprungen von dem, was ich noch machen wollte, und dann noch den letzten Bit erzählt. Dann, glaube ich, ein paar Leute haben gekichert, aber ich glaube, es war schon ein bisschen Auslachen. Und dann bin ich runtergegangen von der Bühne. Boah, ist das unangenehm. Es war wirklich extrem unangenehm. Boah, du gehst ja auf die Bühne und du willst ja auch die Leute zum Lachen bringen. So. Mhm. Und wenn du das dann nicht schaffst, ist es schon richtig scheiße. Vor allem ist einfach Totenstille, ne? Es ist gar nichts einfach. Ich war letztens beim Poetry Slam und da war halt auch jemand da, der zum ersten Mal dann halt was sagen wollte. Und Poetry Slam ist ja so ein bisschen mehr so hippie-mäßig und machen sich ganz viele Gedanken um ihre Sachen. Und der hat dann die ganze Zeit halt seinen Text vergessen. Und dann irgendwann, dann wurde es schon so sehr, sehr awkward still, dann halt so, weil er dann auch selber nicht mal weitergekommen ist, mal von vorne angefangen ist. Dann war so, nee, aber dann ist das so, Entschuldigung, holt er seinen Zettel so raus. Und dann zittert der schon so mega wie Peter Hawkins einfach rum und weiß nicht so richtig, was er machen soll. Und dann ist er einfach dann von der Bühne gegangen. Ach Gott. Bumm. Und dann, und vor allem, ich glaube, ich kann mir richtig gut vorstellen, warst du dann jetzt der Erste oder Letzte oder sowas oder mittendrin irgendwie? Ich war, also es gab 10 Comedians und... Also 9 Comedians und dich? Das ist auf jeden Fall der letzte Podcast. es gab 9 Comedians und ich war auch da. In der Mitte irgendwo dabei. Meinte der, oh bitte, sag mir, dass da irgendwas passiert ist. Meinte der Typ, der nach dir dran gekommen ist, irgendwas zu dir, so von wegen so, oh, geile Stimmung, hast du echt gut gemacht. Ja, danke fürs Aufwärmen vom Publikum. Also es gab 10 Comedians und, also erstmal, ich muss sagen, ich war sehr, sehr kacke. Ja. Gebe ich zu. Ja. Klar. Ich schmeiße es auch alles weg, was ich gemacht habe, und fange nochmal. Es war alles, der Bildschirm ist ausgegangen, machen wir mal wieder an. Es war alles ein bisschen sehr konstruiert. Ich dachte, ich kann einfach ein bisschen mir Sachen ausdenken, aber so funktioniert Comedy nicht, habe ich dann gemerkt. Comedy ist eigentlich, es ist Authentizität gepaart mit Tragödie und Absurdität. Das ist das, was ich quasi daraus gezogen habe, ja. Weil ich habe eigentlich komplett konstruierte Sachen gemacht, die dann nicht so lustig sind. So. Ja. Also hast du dich im Endeffekt auch nicht so wohl damit selber gefühlt mit dem Programm? Exakt, ich hätte mich wohl gefühlt, wenn die Leute gelacht hätten. Okay. Aber weißt du, wenn ich einfach generell authentische Sachen erzähle, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die Leute nicht lachen, weil trotzdem stehst du dann noch dahinter hinter dem, was du gesagt hast. Aber so war es halt dann einfach kompletter Bullshit. Ich habe auch einfach über Brandopfer gelästert. Also auch nicht so sympathisch. Man kann das machen. Also man kann. Ja klar, kann man das machen. Man darf alles machen, weil es kommt ja halt drauf an. Klar, also wenn du halt einfach nur so sagst, boah, an der letzten Straße gegangen, da hat jemand gebrannt und das war's dann schon. Ja. Hm. Das Ding ist, wenn halt keiner lacht und du auch noch so offensive Shit machst, dann bist du halt nicht nur, okay, that's the unfunny guy. Nee, dann bist du auch noch, okay, that's the fucking asshole. The fucking unfunny asshole. Oh ja. So, aber auf jeden Fall 10 Comedians, ungefähr 4 Leute haben gebombt. Also bei 4 Leuten hat keiner gelacht und ich war halt einer davon. Also das war nicht nur, dass das Material scheiße war, sondern auch, dass die Leute waren so typisch deutsch. So, ich habe Geld hierfür bezahlt, jetzt überzeug mich mal. So mit verschränkten Armen quasi so. Also so kam es zumindest rüber, so ein bisschen. Mhm. Und da waren halt noch 3 professionelle Comedians da, die es dann trotzdem gerockt haben. Ja, aber also ich meine, man muss ja trotzdem erstmal, komm mal, Kompliment machen, dass du es überhaupt dir die ganze Arbeit gemacht hast und dahin zu fahren. Und ich meine, das erste Mal hat ja dann auch gut geklappt. Und ja, wenn du halt einfach. Am Ende haben sie auf jeden Fall applaudiert, ja. Dass du runtergegangen bist. Ich bin runtergegangen, sie haben applaudiert. Das kann man interpretieren, wie man will, aber ich weiß genau, wie es ist. Ist doch scheißegal. Gibt's noch einen dritten Teil oder hatte ich das jetzt erstmal so weit zurückgeworfen? Es gibt noch einen dritten Teil. Das ist doch gut. Es wird nur einen dritten Teil geben, es wird eine Trilogie. Mhm. Und dann gucken wir mal weiter, ja, wie es läuft. Und dann machst du wieder ein bisschen mehr was. Ich mache wieder authentischen Shit. Ich werde darüber erzählen, wie ich einen Typen angepinkelt habe. Sehr schön. Ich war, ich habe es noch nicht ausgeschrieben oder so, aber ich war einmal in meinem Leben auf einem größeren Schiff. Da bin ich von Deutschland nach England gefahren. Und einen größeren Schiff von Deutschland nach England. Du bist einfach ein Jetsetter. Fliegst bis zum Goldstrand mit dem Schiff bis nach England. Du hast einfach schon alles gesehen. Ich bin so ein Spasti. Ich habe einfach noch nichts erlebt in meinem Leben. Aber was soll man machen, wenn man arm ist? Was soll man machen, wenn man arm ist? Ja. Ist halt so. Ne? Arbeiten. Auf jeden Fall. Ach, halt die Du weißt ganz genau, dass man nichts verdient als Student. Es ist, ey, wenn du hast einfach reiche Eltern. Klar kannst du dann irgendwie einmal im Jahr fliegst du irgendwie nach Amerika und auf irgendein Kreuzfahrtschiff erlebst du die krassesten Storys und hast Sex mit den krassesten Bitches. Aber das kann ich halt nicht machen. Tja, also ich meine, das ist ja egal, ob du reich oder arm bist, aber krasse Bitches kannst du auch haben. Ja, aber nicht, wenn sie dich ausbuhen. Nicht, wenn sie Mayonnaise auf ihr Nutella-Brot schmieren. Du kennst einfach die richtig falschen Leute. Auf jeden Fall, war ich auf dem Schiff und das war Klassenfahrt. Und da bin ich auf die Toilette gegangen, weil ich auf die Toilette musste. Wow. Und ich war da am Pissoir und neben mir stand ein Kerl, auch am Pissoir. Und man ist auf dem Schiff, das heißt, das Schiff wackelt manchmal, wenn Wellen kommen. Verstehst du das Prinzip? Ich verstehe das Prinzip, und ja. Und dann hat's gewackelt und ich musste so einen Ausfallschritt machen und hab dann dem Typen gegen das Bein gepinkelt. Keine Ahnung, ob da irgendwie Comedy-Potenzial drin ist. Also, wenn du es so erzählst wie jetzt, dann nein. Zirp, zirp, zirp. Dann wird's nur noch den dritten Teil geben und dann verkloppen die dich. Ey, aber es ist ja auch immer ein Open Mic, das heißt, du gehst da hin und probierst Comedy-Sachen aus. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, ist dir keiner böse. Ja, ist doch scheißegal. Ich meine, ich habe da auch überhaupt nichts gegen. Ich finde es so geil, dass du es überhaupt machst und dann trotzdem jetzt immer noch den Mut hast, das jetzt nochmal zu versuchen. Weil ich wäre total zerstört. Ich bin komplett zerstört. Ja, aber du machst trotzdem weiter. Du weißt nicht, wie es in mir drin aussieht. Ich habe da ein bisschen gelesen im Internet, wie andere Leute damit so umgehen, wenn man gebombt hat. Alter, oh Gott, ich kann auch nicht mehr reden. Und einer meinte irgendwie, ja, ich habe schon so viel Shit in meinem Leben erlebt, da ist Bomben in einem Comedy Open Mic ist dann auch nicht so schlimm. Und bei mir ist es irgendwie so, ich habe gebombt in einem Comedy Open Mic. Jetzt kann passieren, was auch immer passieren muss. Ist eigentlich komplett egal. Ach, ich meine, jeder hatte das schon auch. Selbst wenn du dann jetzt hier die großen Queens hier wie Dave Chappelle oder Seinfeld oder sonst was nimmst, die haben alle auch richtige Todesabende gehabt. Jimmy Fallon hat im Internet so eine Serie The Worst I Ever Bombed, wo so Comedians interviewt werden und die darüber sprechen, wie sie gebombt haben. Also da sind wirklich alle großen Comedians sind dabei. Ja, und auch, dann kann Jimmy Fallon ja richtig Tage darüber erzählen. Weil ich finde, das ist der unlustigste Mensch oder mit einer der unlustigsten und das ist ein sympathischer junger Mann. Boah, ich finde total, wie nennt man das, wenn man nicht echt ist? Unauthentisch. Und der ist richtig unauthentisch, Alter. Wenn du den mal, der hat ja, also für alle, die es nicht wissen, Jimmy Fallon ist ein ehemaliger Actor oder Stand-Up-Comedian gewesen bei Saturday Night Live. Da ist er groß geworden und dann hat er die Late-Night-Show von Jerry. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er eine Late-Night-Show gekriegt. Und auf NBC. Und da hat er jetzt, glaube ich, viermal die Woche einfach ganz normal Late Night. Er ist aber groß. Er ist groß. Er scheint groß zu sein. Ich kann verstehen, wenn man ihn nicht mag, weil er halt. Ja, aber wenn er lacht, der lacht so fake, der macht immer dann so. Es wirkt fake. Oh, tell me more. Ja, ja. Ja, es wirkt fake, aber ich weiß nicht. Ich glaube, er ist schon real, aber ich kann verstehen, wenn man ihn nicht mag. Ja, das stimmt. Ja. So ist es. Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Ich weiß es auch nicht. Aber apropos Amerika, wo du es vorhin hast ja schon gesagt. Warte, ganz kurz noch, kannst gleich auf, du bist ja, hast ja den krassesten Amerika-Trip überhaupt gemacht. Überhaupt. Und musst du gleich auf jeden Fall davon erzählen. Aber beim ersten Stand-up bin ich in den Backstage gegangen und ich kenne mich ja nicht so aus mit der deutschen Comedy-Szene und so und kenne die ganzen Leute auch nicht, ne? Und den ersten anderen Comic, den ich kennenlerne, der kommt rein, sagt einmal Hallo, ein kurzer Smalltalk. Und dann läuft er im Backstage die ganze Zeit im Kreis und sagt einfach nur, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Und jetzt ohne Scheiß? Ich, ohne Scheiß. Was ist das denn für ein Lackaffe? Ja, das sag ich mir auch. Und er meinte ja auch irgendwie, hatte die ganze Zeit quasi laut überlegt, ob er jetzt noch ein Bier trinken soll oder nicht. Sicher, dass das ein Comedian war und nicht einfach war, irgendeiner, ja, der... Ja, er ist später aufgetreten. Open also, Mike, jeder darf dahin, was ne? Nicht unbedingt, ja, genau. Naja, aber der macht das auch öfters. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal auf Stand-Up-Bühnen gesehen. Aber das war weird. Vor allem, wenn du noch gar keine Bezugspunkte hast und das ist das Erste, was du siehst, ist es ein bisschen weird. Ja. Davon kannst du doch mal erzählen. Ich weiß nicht, ob ich mich da so beliebt mache. Ich würde es einfach machen, scheiß drauf. Einfach dissen. Einfach dissen. Ja, und Disrespect zeigen. Bisschen wie so ein Rapper. Scheiß auf alle, ich bin der Geilste. Ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Amerika. Amerika. Ja, du hast ja vorhin gesagt, meine Eltern sind ja so steinreich. Die so, boah, die, pff. Ey, die können sich leisten, was sie wollen. Die können mich bis nach Salzgitter schicken sogar, zur Uni. So reich was sind die. Was machen denn deine Eltern? Blumenverkäufer. Das ist ja mega lustig. Das ist ja überhaupt nicht krass. Ja, das sag ich doch. Woher hast du denn das ganze Geld? Wie viel BAföG bekommst du denn? Ich bekomme null. Wieso bekommst du kein BAföG? Weil meine Eltern besitzen einen Blumenladen. Der ist im Familienbesitz seit Anotuk. Ich glaube jetzt schon über 70 oder 75 Jahre. Einen Blumenladen oder eine Blumenladenkette? Ein Blumenladen in La. Alter, 7000 ja, Leute. Ja, okay, aber McDonald's hat auch mal klein angefangen. Mhm. Ja, McDonald's, die verkaufen Sachen, die süchtig machen. Blumen. Und wir verkaufen Burger. Hä? Egal, weitermachen. Oh mein Gott. Einfach nochmal anhören, nee, dann verstehst du es vielleicht. Finde ich gut. Finde es ganz in Ordnung. Ja, und dann auf jeden Fall. Komme ich mir nicht mehr so schlecht vor mit meinem Bombing beim Stand-Up. Ja, nee, nur weil du es nicht verstehst. Ja. Muss einfach einreden, die Leute haben es einfach nicht verstanden, deine Witze. Die waren einfach... Ich glaube, ich habe sie selber nicht ganz verstanden. Ich glaube, ich habe sie einfach nur falsch delivered. Ja, so wie gerade. Okay. Nee, stellst du Blumenladenbesitzer, aber da kommt halt nicht viel von rum. Ich meine, wie oft hast du dir in deinem Leben zum Beispiel schon Blumen gekauft? Noch gar nicht, ich habe mir meinen Kaktus geholt. Ist ja. Ein Kaktus, Kakteen, sind das Blumen? Nee. Wir haben auch, es sind auf jeden Fall Pflanzen. Also ein Pflanzenladen eher. Habt ihr Kakteen? Haben wir auch, ja. Das ist ein Pflanzenladen. Ja, auch, ja. Also wir haben Schnittblumen, Sträuße und auch, machen auch was gutes Thema, Beerdigungsbesteck, Gesteck. Gesteck? Besteck? Besteck, also das, was du auf dem Sarg kriegst. Du hast noch nie einen Sarg gesehen. Nee. Auf dem Sarg kommt man. Ich sag ja, ich habe noch nicht so viele traurige Dinge erlebt in meinem Leben. Deswegen war das mit dem Bomben beim Comedy Open Mic einer der schlimmsten Sachen, die ich jemals erfahren habe. Was halt auch eigentlich ist ja. Einfach mega der Luxus, wenn ich das erzähle. Weil wenn das Schlimmste ist, was ich jemals erfahren habe, dann. Und wo ich mein Geld habe, das ist einfach immer in den Semesterferien arbeiten. Ja, was arbeitest du denn? Also ich hatte zum Beispiel, also diesen Semester nichts, aber im ersten Semester, da habe ich zum Beispiel in einem Großhandel Dekobesteck eingepackt, 6 Wochen lang, also Lagerarbeit. Dann war ich im Sommersemester war ich 7 Wochen bei Brillux im Lager und bin Stapler gefahren. Und dann spart man sich zwischendurch hier und da so ein paar Sachen an. Und dann kann man sich auch unter anderem dann in den Semesterferien einen 300 Euro Flug nach Amerika leisten. Ja, okay, war ja auch billig. Der war mega günstig. Ich muss nochmal eben kurz anmerken, der Jetsetter, wir hatten gerade so in Anführungsstrichen ein kleines Vorgespräch in der Mensa. Vorgespräch, wie bei den großen Late Nights. Ja, genau. Machen wir immer in der Mensa. Ja, genau. Vorgespräch, ja. Genau. Und dann, ja, und dann habe ich gesagt, ja. Käsespätzle haben wir einfach nur gegessen, das war alles. Ich habe Tortellini gehabt, ey. Waren die gut? Die waren gut, ja, aber war Fleisch drin, deswegen war wahrscheinlich nicht so gut. Ja, war nicht für mich auf jeden Fall. Und auch nicht fürs Tier. Mm-mm. Und auch nicht für dich. Mm-mm. Cholesterinwert. Ja, schrecklich auf jeden Fall. Milch ist Gift. Milch ist Gift. Hast du das mitbekommen, können wir gleich drüber reden. Ja. Ach, das ist eigentlich gar nicht so spannend, dass ich sehe. Ich war auf jeden Fall in Amerika und Flüge waren verarschgünstig für 300 Euro von Berlin bis nach JFK. Und dann haben ich und meine Freundin uns ein Auto gemietet und dann sind wir bis nach North Carolina runtergefahren, Charlotte, und dann quasi alles wieder hoch. Was für ein Auto? Das war, ich will es mir bildlich vorstellen. Okay, es war ein Ford Fiesta. Ein Ford Fiesta. So silbern, ich glaube 2014, 2015er ja. Baujahr. Ich stell mir gerade einfach nur ein Smart vor, weil ich keine anderen Autos kenne. Ja, aber man hat sich wie ein Smart gefühlt quasi. Echt? Ist klein? Weil ja Das ist halt ein ganz, wie so ein Polo oder Golf ungefähr. Aber ihr seid jetzt nicht mit so einem Geländewagen, Jeep oder sowas? Nee, genau, das ist halt die Sache. Aber neben uns waren halt diese ganzen fetten Pickups und Trucks und hast du nicht gesehen. Und das Krasse ist, oder das heißt, das Dumme ist ja, du kannst ja nur 110 km/h fahren oder 60 Meilen oder 60 bis 70 Meilen. Das ist dann je nachdem, wo du dann auf der Interstate bist, ist das so die Geschwindigkeitsbegrenzung. So zwischen 100 und 120. Aber die LKWs, die fahren genauso schnell. Also das, und du hast auch nicht dann irgendwie Rechtsfahrgebot oder sonst irgendwas, oder du kannst dich dann so gut fühlen, dass du weißt, okay, jetzt kommen nur von links einer oder sind mega schnell. Die fahren alle im gleichen Tempo 110 km/h und dann hast du rechts und links und neben dir, bist auf einmal im Sandwich zwischen solchen riesen fetten Roadtrains quasi. Ist auch geil. Eigentlich ist voll geil. Und dann fühlt sich lebendig. Und du in deinem kleinen Smart fühlst dich dann mega lebendig. Alter Schwede, habe ich mir mindestens 20 Mal eine Hose gemacht, ey. Oh shit, das war... Nee, war mega geil, weil vor allem, ich hab's ja schon mal erzählt, ich habe ja schon mal ein Jahr in Amerika gelebt. Ja. Und dann habe ich halt immer, oder haben wir ganz viele Freunde quasi von uns besucht. Sie hat auch ein Jahr gelebt, dann in New York. Und wir mussten kein einziges Mal Hotel bezahlen, weil wir immer irgendwie jemanden kannten, wo wir dann übernachten mussten. Durften. Das ist nice. Ja. Und das war halt dann schon ziemlich nice. Leider nur 2 Wochen, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Was habt ihr gemacht? Also einfach nur Freunde besucht oder... Ja, also wie gesagt, Roadtrip-Style. Ja, das war ja quasi so Roadtrip-mäßig. Also wir sind insgesamt um die 2000 Kilometer dann ja gefahren. Also von New York bis nach Charlotte, North Carolina. Das war dann einmal 12 Stunden. Das war das längste. Und dann sind wir quasi von der südlichen Ostküste, haben wir uns dann quasi peu à peu hochgearbeitet über Raleigh, Virginia Beach. Habt euch da so die Sachen angeguckt oder was? Genau. Okay. D.C., Sightseeing, Philadelphia und dann New York City. Und ja. Ich hab da auch mal Bock drauf. Ich war noch nie in Amerika und ich würde halt gerne mal so L.A. oder sowas. Detroit. Ja, auf jeden Fall. Ja, Detroit würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber L.A., ja klar, also jedem empfehlen. Also immer, wenn man das Geld hat oder irgendwie günstig was schießen kann, dann go for it, wie wir Amerikaner sagen. Nur weil du American Driver License hast, heißt es nicht, dass du Amerikaner bist. Nee, definitiv nicht. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Also nee, wieso? Ach, wir sind doch, also, das Doofe ist halt so, generell so immer mal wieder so ein bisschen politisch zu werden. Du hast halt wirklich nur so die einen Leute und die anderen Leute. Entweder hast du halt Leute, die um halt, ein bisschen politisch zu werden, wir haben halt die einen Leute und die anderen Leute. Ja. Ja. Und das sind halt, entweder bist du halt dann, sag ich mal, eher konservativ republikanisch oder halt liberal demokratisch. Und da gibt's halt nicht noch so ein Zwischending, so. So ein Schulzeffekt zum Beispiel. Ach, aber so ein Schulzeffekt. So ein Schulz. Ich würde sagen, Donald Trump ist eine Art successful Schulzeffekt. Der ist ohne. Nein, also Donald Trump ist ja im Moment ist ja, was Politik in den USA ist ja wirklich, das ist ja, ey, echt. Das ist das Krasseste überhaupt. Aber es gibt ja noch mehr. Also es gibt ja ganz viele, okay, klar, die sind nicht so vertreten. Nee, aber es ist ja noch so eine im Endeffekt hast du halt ja dann nur 2 Leute, die dann gegeneinander antreten, um Präsident zu werden. Und das sind halt dann... Ach, ich kenne mich nicht so aus mit dem amerikanischen Wahlsystem, aber... Mit der Wahlsystem. Mit dem amerikanischen... Ich höre mich auch so schlecht, weil ich Schnupfen habe. Ja. Aber es gibt ja trotzdem ein paar mehr Kandidaten. Und auch auf das ganze Spektrum, was wir auch haben von... schon, aber es ist halt auch... Links, es ist Amerika sozialistisch, ist... Amerika, aber das ist aber nicht gut groß vertreten. Also... Ja, was mit Bernie Sanders? Der ging doch weit. Der hat's mega weit geschafft, aber es war auch der erste seit immer überhaupt, der solche Sachen mal gesagt hat. Das ist Trump jetzt eine ganze... der erste Promi. Ja. Hillary Clinton... Oh Gott, Alter. Und mein Körper... hatte ganz viele Reaktionen gerade. Hillary Clinton ist die erste Frau, die es versucht hat. Ja, die erste Präsidentschaftskandidatin. Okay. Die es bis ins in die Endrunde quasi geschafft hat. Ja, das stimmt. Es gibt immer ein erstes Mal und es kommen ganz viele neue erste Male dazu. Ja, aber trotzdem es ist halt einfach so mega kommerzialisiert, das Ganze. Ja, das und ist voll eklig. Das ist so, wenn du an die ganzen Feiertage dann denkst, also zum Beispiel Valentinstag oder Halloween oder sonst was, es wird halt alles kommerzialisiert. So, ich komme damit nicht so richtig klar und vor allem auch, dass die keine Krankenversicherung haben. Die haben als einziger Industriestaat in der gesamten Welt haben die keine Krankenversicherung, keine staatliche Krankenversicherung, beziehungsweise jetzt mit Obamacare halbwegs etwas, aber das wird ja auch wieder abgesägt. Ja, das ist blöd. Das ist blöd für die, aber mich oder so, ne? Ist mir egal. Also deswegen würde ich nicht so gerne Amerikaner sein wollen. So nett. Bist du gern Deutscher? Bist du? Also nach dem Jahr, also erst war mir alles scheißegal. Wo lebst du gerne in Deutschland, würde ich eher sagen. Ja, also genau, wollte ich jetzt hin. Also wie gesagt, also vor meinem Auslandsjahr in Amerika, wo ich da ein Jahr war, da war mir das alles scheißegal. So, ob ich jetzt Deutscher, Luxemburger, Hauptsache nicht Franzose, das ist das Wichtigste. Und oh, Frankreich kriegen wir auch noch. Ja, genau, die kriegen irgendwann, kommen wir wieder. Die ergeben sich sowieso immer schnell. Naja. Auf jeden Fall, und dann war ich halt in Amerika und dann habe ich halt das alles mitbekommen mit dieser Kommerzialisierung, diesem heftigen Politikerlobbyismus, man wird ja nur irgendwie ins Amt gewählt, auch, sag ich mal, ins Parlament von denen, in den Kongress, wenn du halt irgendwie krasse Sponsoren hast und von denen bist du dann halt auch abhängig, weil die dir dann sagen, hey, ich habe dir in deinem Wahlkampf so und so viel Euronen in die Hand gedrückt, jetzt mach doch mal bitte, dass nicht so viele Steuern auf Kerosin zum Beispiel ist. Weil ich habe nämlich auch investiert bei Delta Airlines oder so. Und ja, aber also wir müssen gleich mal wieder in die Comedy-Schiene zurückfahren. Ja, es ist normal. Aber auf jeden Fall, ich bin. Ist das in Deutschland so viel anders? Ja, es ist einfach, weil das nicht so. Wenn die CDU gesponsert wird, ja, von aber VW. Aber es ist die Größe, die Verhältnisse. Naja, wie viel hat die CDU bekommen an Parteispenden und die ganzen kleinen, weiß ich gar nicht, aber ich glaube. Also bei Lobbypedia findest du, glaube ich, 500.000 oder so waren das oder so. Fast 500.000, oh, das ist ja schon, boah, krass, viel. Das ist viel. Das ist nix im Vergleich zu was dem, was in Amerika los ist. Ich weiß ist. Nicht genau, wie Lobbyismus funktioniert, aber irgendwie funktioniert's. Irgendwie funktioniert's, ja. Irgendwie, anscheinend funktioniert's irgendwie, weil sonst wäre die Autolobby in Deutschland nicht so krass stark. Natürlich hast du auch Lobbyismus hier in Deutschland, aber das ist halt alles so Peanuts im Vergleich zu dem, was in den USA hinter den Türen abgeht. So, dass du dann dass du wirklich Konzerne hast, die einem diktieren, was du machen musst. Wie zum Beispiel die NRA, die Waffen, Lobby. VW legt auch Gesetzesvorschläge auf den Tisch von Angela Merkel. Und Angela Merkel guckt sich die an und sagt, ja, geil, nimm ich. Ganz so läuft's natürlich auch nicht, aber es ist halt trotzdem noch ich wollte einfach nur sagen, dass es eine Stufe krasser ist in Amerika. Ja, alles ist eine Stufe krasser in Amerika. Das zeichnet Amerika aus. Ja, leider. That's the American spirit. Everything ist eine Stufe krasser. Ja. So sayen die das auch. Ja, so sayen die das. Aber ich bin auf jeden Fall dann, nachdem ich dann quasi wieder hier war, war ich dann doch sehr stolz, Deutscher zu sein, aus besagten Gründen. Ich bin Gründen. Stolz, Deutscher zu sein. Ja, unter anderem. Also wer hat das nochmal gesagt? Ich bin stolz, ja, irgendjemand, der Deutscher war und der stolz drauf war. Boris Becker. Ich bin stolz. Ach, ich weiß nicht, irgendwas hat er gesagt, aber ein bisschen falsch, so ein bisschen falsch. Das war auch ein sehr guter Witz. Da musstest du vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Hä, warum? Ja, ich habe kein. Welcher Witz? Ja, Boris Becker, der ist doch kein Sachse. Hä? Du hast gerade angefangen mit so einem sächsischen Dialekt. Echt? Und dann, ja, Boris Becker. Ach so, nee, aber nur weil es mir nicht einfiel. Wer das gesagt hat und danach fiel es mir ein, okay, das ist Boris Becker. Ich kann Boris Becker nicht nachmachen. Wie klingt Boris Becker? Yep. Hallo, ich bin Boris. Ja, das ist er. Hallo. 1:1. Das klingt wie. Kennst du den kleinen Nils? Es gab ja, mal früher so eine Radiosendung, der heißt eher, der kleine Nils. Ich hätte jetzt eher an Mickey Mouse gedacht. Ich bin der kleine Nils. Das klang genauso. Alter. Vielleicht sollte ich im Radio arbeiten. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz. Danke. Deutsche Staatsangehörigkeit zu haben. Echt? Ja. Ach, was ist? Uns geht's gut. Wir haben keine Naturkatastrophen. Wir haben ab und zu mal ein paar Überflutungen. Uns geht's gut, klar. Ja, aber uns geht's gut. Dem Mobber, den geht's auch gut. Dem was? Den Mobber. Wer ist der Mobber? Der Mobber. Der Mobber ist der, der die anderen Leute mobbt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir andere Leute einfach so ein bisschen, klar, wir mobben die so ein bisschen, wir stacheln die so ein bisschen an. Beispiele? Na, uns geht's gut. Ja. But at what fucking cost? Meinst du jetzt die Afrikaner zum Beispiel? Die Afrikaner, die in Aleppo, die ganzen Inder-Kinder, die Chinesen. Bei uns läuft's nicht perfekt. Also wir könnten viel, viel mehr machen. Wir machen das auf den Nacken von anderen. Ja, aber uns geht's trotzdem gut. Ja. Also du hast jetzt nur gefragt, bist du stolz, Deutscher zu sein? So, genau, ich hab gesagt, ich bin stolz. Bin ich froh, in Deutschland zu leben? Ja, schon, weil es mir hier gut geht. Aber bin ich stolz, in Deutschland zu leben? Na, weiß ich nicht immer so genau. Ich bin schon stolz darauf, dass wir eine funktionierende Demokratie zum Beispiel haben, dass es bei uns regelmäßig also öffentliche Wahlen gibt, also beziehungsweise nichts, was schon von vornherein entschieden ist, dann bin ich auch stolz darauf, dass wir ein Krankensystem haben, dass wir Bildung haben bis zur 13. Klasse, wenn man will, danach Studium, okay, muss man gucken, aber auch trotzdem, die 300 Euro Semesterbeitrag ist nichts zu den 3.000, 6.000 oder sowas, die du dann im College in den USA ausgeben musst. So, Bildung ist bei uns verhältnismäßig frei. Ja, aber du musst dich ja nicht vergleichen mit den fucking Losern. Ja, aber trotzdem, mach ich doch gerne. Natürlich, wir haben überall. Ich will nicht alles schlecht reden, aber ich sag mal, es gibt immer noch Luft nach oben. Ja, definitiv. Und, die will ich auch ausgenutzt haben. Ja. Die will ich auch. Und ich bin halt wirklich stolz oder sowas. Von Stolz habe ich überhaupt keinen Bock, über Stolz zu reden. Ich finde, Stolz ist so ein ekelhaftes Wort irgendwie. Ich finde das so. Ja, aber wenn du dich vorstellst, sagst du dann, ich bin Deutscher. Oder ich bin Deutsch. Ich sag sowas, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach viel zu links orientiert. Ich glaube, nein, weißt du, was ich glaube, ist, du kommst einfach nicht durch die Welt. Das ist dein Problem. Du gehst einmal in Harz und dann geht's dir wieder gut. Oder gehst einmal mit der Fähre bis nach England. Nö, ich seh's ja, dass es in anderen Ländern auf keinen Fall besser ist. Ja, ich meine, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, deswegen. Also ich habe auch ganz viel Mut zugesprochen bekommen, so mit anderen, wenn man sich da unterhält. Und die sind halt alle so, boah, Alter, Deutschland, ey, ihr habt's ja echt voll gut. Die waren alle mega neidisch, was wir bis dato gar nicht so geläufig war, auch Kanadier oder Mexikaner, mit denen ich da geredet habe, das ist einfach, dass sie alle neidisch sind auf uns, was ich nie gedacht hätte, dass jemand neidisch auf Deutschland ist. Hallo? Das ist Deutschland. Ja, ich habe halt das Problem irgendwie, also ich würde mich nicht als Deutscher oder sowas bezeichnen. Also ich bin, weiß nicht, ich mag dieses Nationalitätsding irgendwie nicht so, das ist nicht so meins. Ja, du musst, aber ich meine, du bist ja vom Pass her, du bist in Deutschland geboren, also bist du Deutscher. Also das ist ja nichts, da ist ja keine Wertung. Nee, aber was ist. Nee, aber viele versuchen ja eine gewisse Wertung hinein zu drängen in dieses Wort Deutscher zu sein. So eine Nationalidentität oder sowas. Aber was soll das sein? So, was ist das? Was wollt ihr von mir? Verpisst euch. Letztendlich ist dann doch, dass dann doch diese es gibt Menschen, die sprechen Deutsch und ich lebe in Deutschland, ich lebe unter deutschem Gesetz quasi, aber was ist jetzt irgendwie, was soll das sein, Deutscher zu sein? Irgendwie kommen die an mit irgendwelchen Werten oder sowas, ich glaub, das wie Pünktlichkeit und, und Kuchen essen, keine Ahnung. Ich finde, das ist das. Kuchen essen? Was? Ich finde, das ist immer so. Also das ist ein bisschen falsch hergeholt irgendwie mit diesem, wenn man ankommt mit diesem, ja, die Deutschen sind pünktlich, die sind organisiert und hast du nicht gesehen. Das ist halt dann so dieses, sag ich mal, eher so subjektive. Für mich ist Deutschland eigentlich, bedeutet in Deutschland Freiheit zu machen zu können, was du möchtest. Ja, aber zum einen ist die Freiheit von dir, sind die Grenzen von anderen Menschen, um ein bisschen poetisch auch daran zu gehen. Und viele Länder haben Freiheit, also viele Menschen sind frei. Ja, das aber ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von einem Deutschen, dass er frei ist. Nein. Deswegen finde ich es schwierig, irgendwie das zu definieren oder sowas. Das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig irgendwie. Nö, also ich sehe das auch eher ohne Wert. Also ich gehe jetzt nicht auch hin und sage, oder ich verbinde nicht, wenn ich sage, ich bin Deutscher, verbinde ich nicht damit, ja, ich bin immer pünktlich, ich bin immer organisiert oder sonst irgendwie was. Ja, aber viele versehen das ja mit einem Wert. Auch gar nicht unbedingt, dass sie das benennen oder sowas. Das ist eher sowas sehr, sehr Abstraktes. Ich weiß nicht, wenn du jetzt so CDU-Politiker, CSU, AfD, so, die haben ja schon so ein Nationalstolz, wo ich glaube, die wissen selber nicht genau, auf was sie stolz sind. So auf die Kultur, ja, aber was ist das alles genau? Keine Ahnung. Ist das nicht auch nur eine Zusammengewürfelung von anderen Kulturen im Laufe der Zeit? Und ist nicht alles irgendwie im Fluss? Und wenn jetzt irgendwelche Syrer aus Syrien, wenn die jetzt hierher kommen, ist es dann nicht auch Teil der deutschen Kultur irgendwann im Laufe der Zeit? Ist nicht alles im, kann man, ist nicht alles ein Fluss? Kann man nicht dann darauf stolz sein, dass man das offen hält, dass man dieses Multikulturelle dann halt möchte auch? Darauf kann man doch stolz sein, oder nicht? Ich bin stolz, dass ich nicht stolz bin. I'm proud of not being proud, wie Jan Böhmermann das auch einmal sehr schön gesagt hat. Das ist für mich deutsch sein, dass man irgendwie einfach quasi stolz darauf ist, nicht stolz zu sein. Ja. Also ich finde, das trifft es ziemlich gut. Dass man ich definiere Deutsch zu, also ich persönlich, ne, ich sag ja, kann ja jeder haben, wie er es will, ne, aber ich persönlich definiere mein Deutschsein so, dass ich sag, also Deutschsein ist für mich nicht Deutschsein. Deutschsein ist für mich weltoffen sein. Ja, so sieht's nämlich aus. So würde ich und, das auch und wenn du sagst, ich bin deutsch und dann gewisse Sachen sagst, dann grenzt du dich quasi im selben Moment von anderen Sachen ab. Das ist das Fatale, glaube ich, daran. Die Abgrenzung von anderen Sachen. Wenn du sagst, ich habe eine bestimmte Kultur und die ist so und die muss so bleiben, grenzt du dich ja gleichzeitig von anderen Sachen ab. Und das finde ich problematisch. Also ich persönlich mache das jetzt nicht, aber ich ganz viele Leute, die sehen das dann so, wie du es beschreibst, weil das ist dann halt immer dieses Deutschsein muss halt immer das und das und das sein und das darf sich auch nie ändern. Ja, Gott bewahre, wenn sich was verändert. Oh ja. Gott. Ja, ich glaube, da hast du jetzt ganz schöne Schlussworte eigentlich gegeben. Ja. Ja, und okay, schön. Eigentlich, oh Gott, jetzt ist voll der Podcast geworden, ne? Am Anfang haben wir noch ein bisschen über uns gelacht. Ja. Ja. Und jetzt ist halt dann nicht mehr so viel, deswegen. Kennst du noch einen Joke? Wollen wir irgendwie nur lustig enden, wenigstens? Ich habe gerade das Gefühl, es ist Brandopfer. Ich kann es gar nicht, ich kann es leider nicht erzählen, weil es so ein bisschen geacted war. Was auch nochmal, es ist so unangenehm, es war geacted, also ich habe so ein bisschen geschauspielert quasi. Mhm. Und es ist dann nochmal noch eine Stufe unangenehmer, wenn du dich wirklich auf der Bühne zum Affen machst und irgendwie so mit deinem Körper herumspielst und einfach im Publikum einfach. Und ich so, und im Publikum. Ja, dann ist es halt so. Das ist scheiße. Naja, gut. Macht's gut, ne? Ja. Sag mal was. Penis.